die Zeit im Nu. Wer sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im Haar? Das ist meine Liebste, meine beste Freundin Conny. Mit Conny macht die Welt Spaß, da erlebst du was. Meine Klügste, meine beste Freundin Conny. Ja, meine Freundin ist immer für mich da. Oh, oh, ist doch klar. Meine beste Freundin Conny, die ist immer für mich da. Conny, vielleicht habt ihr schon gehört, wie mein erster Schultag war und wie ich beim Arzt war, aber das sind andere Geschichten. Diesmal geht es darum, wie es auf dem Bauernhof war. Was ist das für ein Geräusch? Conny kennt dieses Geräusch ganz genau. Auf Strümpfen läuft sie zur Haustür, vorbei an ihren überall verstreuten Spielsachen, vorbei an den Gummistiefeln und vorbei an der grau-weiß gestreiften Katze, die erstaunt den Kopf hebt. Ein Brief ist durch den Briefschlitz hereingeschoben worden. Mama, die Post ist da, ein Brief ist gekommen. Ich komme. Lass mal sehen. Von wem ist da denn? Ah, von Greta. Deine Freundin, die mit dem Bauernhof? Ja, und... Genau, davon schreibt sie auch. Sie schreibt, dass sie ganz viele Schafe haben und Ziegen und Kühe und Hühner, Schweine und Kaninchen. Schweine? Ja, sie schreibt, dass dir das ganz bestimmt gefallen würde. Ja. Und am Schluss steht, kommt doch mal alle her und besucht uns. Oh ja, ja, Mami, das machen wir ganz bald. Bitte, bitte, bitte. Eigentlich kommt diese Idee wie gerufen. Ja, Conny, in den nächsten Ferien fahren wir. Oh ja, fein. Conny hüpft vor Freude auf und ab. Mama muss sofort an Greta schreiben und ihr mitteilen, dass sie kommen. Endlich ist der erste Ferientag da. Conny und Mama fahren mit der Bahn zu Greta auf den Bauernhof. Papa kann nicht mitkommen, er muss arbeiten. Mama und Conny haben Glück, sie haben ein Zugabteil ganz für sich allein. Aber Conny kann gar nicht stillsitzen. Sie steht neben ihrem Rucksack zusammen mit ihrem Lieblingsteddy und guckt aus dem Fenster. Schau, Conny, wie schnell die Landschaft vorbeizieht. Die Häuser, die Höfe, die Bäume, die Felder. Ja, Mama? Ja? Aber die Landschaft zieht doch gar nicht vorbei. Wir ziehen an der Landschaft vorbei. Ja, stimmt, Conny. Das sagt man einfach nur so. Aber dort, die Vögel, die ziehen vorbei. Ja, und da, siehst du, das sind Kühe, die schwarz-weiß gefleckten. Ja, Holsteiner. Und Pferde, und da sind Schafe. Und schau mal, da hinten ist sogar eine Windmühle. Es gibt ja so viel zu sehen. Die Fahrt geht schnell vorbei. Schon sind sie da. Komm, Conny, wir müssen aussteigen. Gretas Mann heißt Klaus. Er holt Mama und Conny vom Bahnhof ab. Er wartet schon auf dem Bahnsteig auf sie. Klaus, das ist aber nett, dass du uns abholst. Aber das ist doch selbstverständlich. Außerdem habe ich mich auf euch gefreut. Besonders auf die kleine Conny. Obwohl du ganz schön groß geworden bist. Mama? Ja, was ist denn? Ich erinnere mich gar nicht an ihn. Kein Wunder. Es ist schon ein Weilchen her, dass wir beide uns gesehen haben. Aber ich erinnere mich an dich. Damals warst du noch ganz klein. War ich ein Baby? Na ja, fast. Aber jetzt wollen wir mal zum Hof fahren. Vielleicht erinnerst du dich ja noch an die Greta. Vor allem aber wartet die Annika auf dich. Die ist schon ganz aufgeregt. Mit einem ziemlich klapprigen Wagen geht es zum Bauernhof. Immer mehr Häuser bleiben hinter ihnen zurück, bis rundherum nur noch grüne und gelbe Felder sind. Der Asphalt der Straße wird zum Kopfsteinpflaster und schließlich erreichen sie den Hof. Das Bauernhaus ist ein schönes altes Fachwerkhaus mit Stall und Scheune. Neben dem Stall liegt ein großer Misthaufen. Fliegen summen, Mücken tanzen in der Sonne. Es riecht nach Stall und Mist. Das ist eine gute Landluft. Gut. Boah. Hallo, wer bist du denn? Was freust du dich denn so? Das ist Bobo. Und ich bin Annika. Hi. Und ich bin die Greta. Herzlich willkommen auf unserem Hof. Oh, grüß dich, Anna. Annika, willst du Conny nicht schon mal den Hof zeigen? Oh ja. Na klar. Komm mit. Dann können wir auf ein Pläuschen hineingehen. Ein Pläuschen? Du glaubst gar nicht, was ich dir alles zu erzählen habe. Und Klaus bringt schon mal euer Gepäck hinein. Ich bin doch schon dabei. Komm rein. Annika ist genauso alt wie Conny. Und auch genauso groß. Beide haben Latzhosen an. Conny eine rote, Annika eine blaue. Aber Conny hat blonde Haare und Annika kurze, strubbelige, braune. Zusammen mit Bobo zeigt Annika Conny den Hof. Die will natürlich sofort die Tiere sehen. Sind die alle im Stall? Komm mit, dann wirst du sehen. Das hier ist der Kuhstall. Aber da ist ja ganz leer. Oh, fast leer. Hallo Katze, das ist unser Kater Stups. Und der Stall ist leer, weil es der Kuhstall ist. Die Kühe sind jetzt alle auf der Weide. Ach ja, aber komm mit, wir gehen in den Schweinestall. Sind die nicht auf der Weide? Schweine machen sich nicht so viel aus Weiden. Die suhlen sich lieber im Schlamm. Aber dass die hier im Stall sind, hat noch einen anderen Grund. Welchen denn? Wirst du sehen. Und Conny sieht, was Annika gemeint hat. Der Schweinestall ist ganz sauber. In einer Art Box, mit Holzbrettern abgeteilt, liegt auf dem Stroh eine dicke Schweinemama. Und eng an sie gekuschelt, liegen 8 kleine rosa Ferkel. Nein, sind die süß. Die sehen aus wie Marzipanschweinchen. Auch Bobo riskiert einen Blick über den Boxenrand. Und Conny kann sich gar nicht losreißen. So interessant ist dieser Anblick. Aber Annika zieht Conny weiter zu den Kaninchen. Das sind meine kleinen Lieblinge. Kaninchen. Die mag ich auch gern. Die sind so schön weich und kuschelig. Du kannst mal eines auf den Arm nehmen, wenn du möchtest. Gern. Hier, das ist Muckel. Süß. Guck mal, Muckel, hier ist etwas Leckeres. Was ist das? Löwenzahn? Ja, richtig. Das mögen die besonders gern. Und Salat. Willst du ihm mal ein Salatblatt geben? Oh ja. Hier. Schau, Muckel, magst du das? Das kitzelt am Finger, wenn der Muckel an dem Blatt schnuppert. Jetzt frisst er. Ein Weilchen noch bleiben die beiden bei den Kaninchen, die übrigens ganz allein Annika gehören. Darum beneidet Conny Annika schon ein wenig. Aber in einer Stadtwohnung würden sich die Kaninchen nicht so richtig wohlfühlen. Dann besuchen die Mädchen das Kälbchen auf der Weide neben dem Stall. Annika zeigt Conny, worüber sich das Kälbchen freut. Schau hier, du steckst einfach deinen Finger in den Milchnapf hier am Zaun. So. Und dann hältst du den Finger dem Kälbchen hin. Beißt es mich auch nicht? Ivo, das nuckelt. Tatsächlich. Als Conny dem Kälbchen den milchigen Finger hinhält, nuckelt es daran wie ein Baby an der Flasche. Es gibt ja so viel zu sehen auf einem Bauernhof. Hinter einem Zaun schwimmen ein paar Enten auf einem Teich. Gänse watscheln über die Wiese und viele Hühner scharren und picken am Boden. Weit hinten wühlen ein paar Schweine im Matsch. Ich möchte zu gern wissen, wie sich so ein Huhn anfühlt. Darf ich mal über den Zaun klettern, Annika? Na klar, das mache ich oft. Und dann versuch mal, ob du einen Huhn erwischst. Na komm her, put, put, put, put, put. Komm her, komm her. Na komm, ich krieg dich, komm her. Na, kommst du wohl her, du dummes Huhn? Ach Mann, ich glaube, ich schaff's nicht. Ja, Hühner können ganz schön schnell sein. Wie die aufgeregten Hühner laufen die... die aufgeregten Hühner vor Conny davon. Immer wenn sie denkt, sie erwischt eins, flattert es wieder davon. Doch ein altes, dickes Huhn, das schon sehr viel erlebt hat, lässt sich misstrauisch über die Federn streicheln. Ja, du bist brav. Hey, das fühlt sich ja witzig an. Vorsicht, Conny, der Hahn kommt! Mit ausgebreiteten Flügeln und vorgestrecktem spitzen Schnabel kommt der große Hahn direkt auf Conny zugerannt. Ich will ihr doch gar nichts tun. Hilfe! Lauf weg! Ja! Conny bekommt es ganz schön mit der Angst zu tun. Schnell läuft sie weg, aber sie passt nicht auf, wohin sie läuft. Ah, Igitt! Flatsch! Schon ist sie im Matsch ausgerutscht, in dem sich die Schweine suhlen. Richtige Dreckschweine sind das, ganz voller Schlamm. Dreckschweine, müssen die so schmutzig sein? Du siehst selber aus wie ein Dreckschweinchen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt zum Hof zurückgehen. Muss das sein? Kann ich nicht einfach ein Schwein sein, wenn ich schon so aussehe? Jetzt hat Conny schon einiges vom Bauernhof gesehen, aber noch nicht alles. Und vor allem noch nicht alle Tiere, die es dort gibt. Am nächsten Morgen gehen Conny und Annika zum Schafstall. Viele Schafe, eine Ziegenmutter und zwei Zicklein grasen auf der Wiese. Fressen die Ziegen auch Löwenzahn? Ja, logisch. Ziegen fressen fast alles. Am liebsten aber fressen sie einfach Gras. Du kannst ruhig etwas von dem hohen, saftigen Gras hinter dem Zaun abpflücken und es der Großen geben. Das mache ich. So, ja. Komm her. Na komm. Ja, das schmeckt dir, was? Ja. Und was willst du, kleines Zicklein? Darf ich dich streicheln? Ja. Ey, hey, was soll das? Während Conny das Zicklein streichelt, kommt die große Ziege und stupst Conny immer wieder an. Sie will mehr von dem saftigen Futter haben. Ja, sie stellt sich sogar auf die Hinterbeine. Sieht das komisch aus. Vielleicht sollten wir mit ihr zum Zirkus gehen. Ja, mit der Ziege, die auf zwei Beinen gehen kann. Nun will Conny auch wissen, wie sich Schafe anfühlen. Sie probiert es aus und denkt: So weich. Und wollig, aber auch ein bisschen wie fertige Haare. Am Nachmittag darf Conny mit Annika und Klaus auf dem Traktor mitfahren. Macht das Spaß? Und ab! Conny sitzt hoch oben. Der Wind weht ihr um die Nase und es ruckelt so schön. Während Klaus mit dem Traktor weiter das Feld pflügt, zeigt Annika Conny ihr Geheimversteck. Davon weiß keiner was. Komm mit, es ist auf dem Heuboden. Hier, wir müssen die Leiter hoch. Hm? Leise. Ja. Der Heuboden ist voller Heu natürlich. Viele Heuballen und dazwischen, ganz hinten, ist Heu verstreut zu einer gemütlichen kleinen Höhle. Es riecht richtig nach Sommer. Und man kann prima im Heu herumhüpfen. Hör mal. Was? Ich höre nichts. Na da. Da miaut doch etwas. Oh, süß. Katzenkinder. Fünf kleine, verschiedenfarbige Kätzchen purzeln im Heu herum. Kann ich mal eines auf den Arm nehmen? Lieber nicht. Das wäre der Katzenmutter bestimmt nicht recht. Die passt nämlich noch ganz doll auf ihre Kinder auf. Schade. Naja. Außerdem ist es jetzt Zeit zum Melken. Kommst du mit? Ja, das habe ich noch nie gesehen. Nichts wie hinüber zum Kuhstall. Na Kinder, wollt ihr zusehen, wie die Kühe gemolken werden? Ja, Conny hat das nämlich noch nie gesehen. Das glaube ich. In der Stadt kommt die Milch ja auch aus der Packung. Also schau genau hin, Conny. Mhm. Und Conny schaut genau hin. Sie sieht, wie Greta den Kühen den Euter wäscht. Warum machst du das? Na, damit die Milch schön sauber ist, natürlich. Und jetzt schließe ich Euter an die Melkmaschine an. Die Milch läuft durch die Schläuche in einen großen Behälter. Inzwischen ist auch Mama in den Kuhstall gekommen. Greta, ich muss unbedingt einmal sehen, wie eine Kuh mit der Hand gemolken wird. Na, kein Problem. Schaut nur her. Die Elsa freut sich darüber, wenn sie mit der Hand gemolken wird. Komm nur näher heran, Conny. Kühe beißen. Willst du es auch mal probieren? Ich? Nein. Ja, doch. Na, dann komm. Schau, du musst drücken. Und ziehen. Puh. Oh. Da passiert aber nichts. Versuch's nur weiter. Schau so. Ja. Ja, jetzt machst du's richtig. Ja, es funktioniert. Es war gar nicht so einfach. Aber schließlich klappt es doch. Conny hat eine Kuh gemolken. Natürlich will sie die frisch gemolkene Milch probieren. Und weil Greta weiß, dass die Milch in Ordnung ist, darf sie es. Sie schmeckt warm. Und viel milchiger als zu Hause. Conny, meinst du, dass wir uns eine Kuh in die Küche stellen sollten? Das ist eine gute Idee, Mama. Bald ist Conny schon eine ganze Woche auf dem Bauernhof. Sie kennt inzwischen alle Tiere, die meisten sogar beim Namen. Und sie hat sich sogar daran gewöhnt, nicht von einem Wecker, sondern vom Krähen des Hahnes geweckt zu werden. Das war das dritte Krähen. Mama, aufstehen! Conny durfte sich inzwischen sogar ein wenig mit dem kleinen Kätzchen anfreunden. Und Bobo weicht ihr kaum noch von den Beinen. Und vor allem... Annika, ich finde, wir sind richtige Freundinnen geworden. Ja, Conny. Müsst ihr wirklich schon wieder nach Hause? Ja, leider. So ist das nun mal. Auch die schönsten Ferien haben einmal ein Ende. Conny und Mama müssen zurück in die Stadt. Ich will aber nicht. Du musst aber, Conny, es nützt ja nichts. Weißt du was, Conny? Ich fahre euch auch mit dem Planwagen zum Bahnhof. Mit Dorle. Ist das nicht eine gute Idee? Ja. Und Annika kommt auch noch mit zum Bahnhof. Einverstanden? Ja. Ja, cool. Also zieht Klaus den Planwagen aus der Scheune, holt die braune Stute Dorle aus ihrer Box und spannt sie vor den Wagen. Dann setzen sich die drei auf den Kutschbock. Bobo zu ihren Füßen. Annika springt hinten auf den Wagen und ab geht es zum Bahnhof. Ich hab noch was für euch. Ihr braucht doch etwas zu essen. Sonst verhungert ihr mir noch auf der langen Bahnfahrt. Danke, Greta, das ist ganz lieb von dir. Ja, du kriegst doch einen Abschiedskuss. Macht's gut. Und besucht uns mal wieder. Ja, Greta, das machen wir gern. Ich muss doch Annika wiedersehen. Und Dorle und Bobo. Und die Kaninchen. Und die Schweine und die Schafe. Die Ziegen. Die Kühe, die Hühner, die Gänse. Ja. Los, Dorle. Greta hat ihnen zum Abschied ein selbstgebackenes Brot eingepackt. Dazu Schinken und Wurst. Und alle Eier, die Conny heute Morgen bei den Hühnern eingesammelt hat. Natürlich ist das Essen nicht nur für die Fahrt. Sie werden noch tagelang frische Landmahlzeiten zu sich nehmen können. Aber zunächst einmal geht es auf der alten Straße in Richtung Bahnhof. Und Conny darf die meiste Zeit die Zügel halten. Dann muss Conny sich von Annika verabschieden. Und von Klaus natürlich auch. Also versprochen, ihr kommt wieder, ja? Versprochen. Nicht wahr, Mami? Aber ja. Bis bald, Klaus. Tschüss, Annika. Bis bald und gute Reise. Grüß die Tiere von mir, besonders die Kaninchen. Mach ich. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Als Conny auf der Rückfahrt aus dem Zugfenster wieder die Kühe und die Pferde auf den Wiesen sieht, muss sie noch lange an die schöne Zeit auf dem Bauernhof denken. Sie denkt... Am liebsten würde ich auf dem Bauernhof wohnen. Dann hätte ich die Tiere jeden Tag um mich herum. Und Annika. Aber meine Freundin Julia würde ich da nicht mehr sehen. Und wahrscheinlich hätte ich einen irrenweiten Schulweg. Naja, vielleicht ist es doch schöner, wenn man nur in den Ferien auf einem Bauernhof ist. Zu Hause isst Conny immer ganz viel zum Frühstück. Nicht nur Cornflakes oder Marmeladenbrot, sondern Cornflakes und Marmeladenbrot. Und ein Ei. Und manchmal sogar ein richtiges Schinkenbrot. Und dann sagt sie zur Mama: Das schmeckt nach guter Landluft. Landluft stinkt nämlich gar nicht, wenn man sich erst einmal dran gewöhnt hat. Und das Essen schmeckt wirklich alles viel besser, wenn es frisch vom Bauern kommt. Aber das Beste am Bauernhof sind die vielen Tiere. Und Annika natürlich. Und wisst ihr, was noch toller ist? Wenn du einen kleinen Bruder bekommst und plötzlich eine große Schwester bist. Hallo, hier ist Conny und ich bin nicht mehr allein, denn seit meine Mama ein neues Baby bekommen hat, bin ich eine Schwester. Mit so einem Baby im Haus ist alles anders, als es vorher war. Ein Baby kann man nicht einfach weggeben, wenn es mal stört. Würde ich auch nie wollen. Aber am spannendsten war es, als alles losging. Mama, ich hab dich lieb. Das freut mich, Conny. Ich hab dich auch lieb. Manchmal hat Conny solche Anwandlungen. Dann genügt es ihr nicht, mit der grau-weiß gestreiften Katze zu kuscheln. Nein, dann muss sie einfach zur Mama laufen und sie umarmen. Aber seltsam. Conny denkt: Mami wird immer dicker. Meine Arme passen gar nicht mehr um Mamas Bauch. Und laut sagt sie: Du musst weniger essen, Mama. Du bist so dick geworden. Weißt du was, Conny? Ich glaube, ich muss dir ein kleines Geheimnis verraten. Ein Geheimnis? Erzähl. Also gut. In meinem Bauch, da wächst ein Baby. Wie? Ein Baby? Mhm. Aber es wächst da drin? Wie kommt es dann da rein? Und wann kommt es da wieder raus? Und wie eigentlich? Und wie soll es dann heißen? Und... Conny kann es gar nicht glauben. Sie hat 1000 Fragen. Mama versucht, eine nach der anderen zu beantworten. Sie sagt, dass man eine Mama und einen Papa braucht, um ein Baby zu machen. Und dass es ganz lange dauert, fast 10 Monate, bis das Baby dann groß genug ist, um aus dem Bauch herauszukommen. Und sie erklärt, dass sich im Haus einiges verändern wird, wenn das Baby erst einmal da ist. Das versteht Conny. Das Baby muss ja auch irgendwo schlafen. Kann es in meinem Zimmer schlafen? Ja, das ist gar keine schlechte Idee, finde ich. Lass uns gleich mal nachsehen, ob dort Platz genug ist. Ja, komm mit. Gar nicht schlecht. Schau, aus dem Spielzeugschrank könnte man eine prima Wickelkommode machen. Was ist eine Wickelkommode? Babys tragen Windeln und man muss sie säubern und ihnen Windeln umlegen. Und dafür braucht man eine Wickelkommode. Aber wo stellen wir denn das Gitterbettchen hin? Hier steht ja schon alles voll. Deinen Maltisch musst du behalten. Ja, und den Kaufmannsladen auch und das Puppenhaus auch. Natürlich, wir wollen dir ja nichts wegnehmen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir bauen dir ein Hochbett. Oh ja. Dann können deine Sachen unter das Bett und es ist noch Platz genug, dass du dir eine Höhle bauen kannst. Ein Hochbett. Ja, und das Gitterbettchen, das kann dann hier drüben stehen. Und du kletterst über eine Leiter in dein Bett und kannst alles überblicken. Oh ja, Mama, das finde ich toll. Conny muss Mama versprechen, dass sie in Zukunft immer selbst ihr Bett macht. Und damit ist alles klar. Conny wird ihr Zimmer in Zukunft mit einem echten Baby teilen. Es dauert lange, bis das Baby kommt. Conny wird allmählich ungeduldig. Sie geht zu ihren Eltern in die Küche. Mama? Ja? Das dauert so lange mit dem Baby. Vielleicht wächst da gar keines in deinem Bauch. Oh, doch. Das wächst sogar ganz fleißig. Komm mal her. Mhm. Du kommst gerade richtig. Es ist wach. Willst du es mal fühlen? Fühlen? Ja. Leg einfach deine Hände auf meinen Bauch. Ja, dort. Oh, da bewegt sich was. Ist das das Baby? Ja, es zappelt da drin. Ich glaube, es will raus. Das dauert noch. Zeig ihr doch mal das Buch, Schatz. Welches Buch, Papa? Dieses hier. Mhm. Schau her. So sieht ein Baby im Mutterleib aus. Zuerst ist es ganz, ganz klein. Und man kann noch gar nichts erkennen. Und dann wächst es langsam. Ist es denn auch? Hat es Hunger? Das Baby wird über die Nabelschnur ernährt. Sieh mal, hier. Hier kannst du es erkennen. Ja, und hier siehst du bereits die Ärmchen und Beinchen. Und dann wächst es immer weiter. Und jetzt ist es ungefähr so groß. So groß schon? Wow! Dann holt Mama die Kartons mit Connys Babysachen. Diese Strampelanzüge hast du angehabt, als du noch ein kleines Baby warst. Sind die klein? Bist du groß? Hey, das ist ja mein alter Brummkreisel. Mit dem hast du früher immer besonders gern gespielt. Und was ist das? Weißt du das nicht mehr? Das ist ein alter Stoffclown. Was macht Conny jetzt? Sie nimmt den Stoffclown und stopft ihn unter ihr Kleid. Guck mal, Mama, ich bekomme auch ein Baby. Conny lässt den Stoffclown herausrutschen und auf den Boden plumpsen. Mama lacht. Bist du jetzt der Clown oder was? Aber Conny ist plötzlich gar nicht mehr so zum Lachen zumute. Sie denkt, wie wird es wohl sein mit dem neuen Baby? Ob Mama dann nur noch das Baby lieb hat? Und weil man immer gleich sagen soll, was einen bedrückt, fragt Conny dann auch gleich. Mama, hast du mich dann auch noch lieb, wenn das Baby da ist? Da nimmt Mama ihre Conny in den Arm. Komm mal her, mein Baby. Darüber brauchst du dir überhaupt keine Gedanken zu machen. Ich werde dich immer lieb haben. Jetzt ist die Zeit, in der all die Sachen angeschafft werden, die das Baby nach seiner Geburt braucht. Die Strampler, die Hemdchen, die Babysocken, die Wickeldecke, die ersten Windeln. Erstausrüstung nennen Mama und Papa das. Dazu kommen ein Mobile, eine Rassel, eine Wärmelampe und ein Flaschenwärmer. Sogar ein Kinderwagen taucht plötzlich auf. Das bringt Conny auf eine Idee. Immer wenn sie draußen spazieren gehen. Conny, wo läufst du denn hin? Ich bin gleich wieder da. Ich will nur mal in den Kinderwagen schauen. Conny will jetzt ganz genau wissen, wie Babys aussehen. Deshalb schaut sie bei jeder jungen Mutter, der sie unterwegs begegnen, in den Kinderwagen. Also ehrlich, ich finde, die Babys sehen sich alle ganz schön ähnlich. Und endlich wird auch Connys Zimmer umgeräumt. Darauf hat sie sich schon die ganze Zeit gefreut. Nicht nur, weil sie dann ganz genau weiß, wo das Baby schlafen und wie alles aussehen wird, sondern auch, weil endlich mal wieder was passiert. Ihr wurde schon ganz langweilig in ihrem Zimmer. Papa und Onkel Andreas bauen das Hochbett auf und stellen das Gitterbett hin. Reich mir doch mal das lange Brett darüber. Schon dabei. Ja, danke. Papa, kann ich auch helfen? Ja, Conny, du kannst mal die Nägel bereithalten. Hm? Die hier? Ja, genau. Aber pass auf, dass du die Bretter nicht an den Kopf bekommst. Mach ich. So, ja, gut gesägt, ist halt gewonnen. Sonst ist der Traum vom Hochbett schon ja, danke. Ja, so sieht das doch schon ganz gut aus. Hm? Könnte nicht besser sein. Ich hol schon mal das Gitterbett. Wo soll es hin? Hier hin. Ja, Conny hat recht. Conny hat immer recht. Naja, fast immer. Mama ist natürlich auch fleißig. Mit ihrem dicken Bauch klemmt sie sich hinter ihre Nähmaschine und näht aus vielen kleinen Karos eine bunte, richtig hübsche Krabbeldecke. Conny möchte auch etwas für das Baby tun. Mit Wasserfarben malt sie ein großes Bild. Schau mal, Mama, das habe ich für das Baby gemalt. Super. Mensch, Conny, das hast du wirklich toll gemacht. Eine Blumenwiese, ja? Das sieht man doch. Ja, na klar. Wollen wir das Bild gleich im Kinderzimmer aufhängen? Ja, aber ich suche den Platz aus. Gemeinsam entscheiden sie sich schließlich dafür, das Bild über der Wickelkommode aufzuhängen. Ja, über der Wickelkommode, die immer noch nicht benutzt wird. Denn das Baby lässt noch auf sich warten. Nur die Katze streunt in der Wohnung umher und wundert sich über die ganzen Veränderungen. Doch wenige Tage später tut sich etwas. Oh, ach, ich glaube... Mama spürt so ein Ziehen im Bauch. In den letzten Tagen ist es schon öfter aufgetreten, aber jetzt geht es nicht mehr weg. Es kommt immer wieder, in kurzen Abständen. Mama, was ist los? Das Baby will raus. Die Wehen haben begonnen. Mama muss in die Klinik und Papa muss sie hinfahren. Außerdem will er natürlich bei der Geburt dabei sein. Also ruft Papa die Oma an, damit sie bei Conny bleibt. Tja, keiner weiß genau, wie lange so eine Geburt dauert. Es kann ganz schnell gehen, es kann aber auch viele, viele Stunden dauern. Ich möchte so gern bei Mama sein. Oh Kind, du kannst nicht die ganze Nacht im Krankenhaus sitzen. Wer weiß, wann deine kleine Schwester oder dein Bruder zur Welt kommt. Aber ich habe Angst. Ein bisschen jedenfalls. Ob es Mama wehtut? Na, eine Geburt tut immer weh, Conny. Aber die Freude ist weit größer als der Schmerz. Und jetzt kommen wir spielen Memory. Oh ja. Du darfst auch länger aufbleiben. Vielleicht ruft dein Vater dann ja doch noch an. Conny kann sich kaum auf das Memory-Spiel konzentrieren. Obwohl es sonst ihr Lieblingsspiel ist, gewinnt heute beinahe die Oma. Aber auch nur beinahe. Gut, dass die Oma da ist und mit ihr spielt. So denkt Conny wenigstens nicht die ganze Zeit an Mama und das Baby. Und dann passiert es tatsächlich. Ja? Ja? Aber das ist ja fantastisch. Ein Moment. Hier, Conny, dein Vater. Ja, Papa? Conny, es ist da. Es ist ein Junge. Ja, ich habe einen Bruder. Hurra! Schön. Am nächsten Tag kann Conny endlich in die Klinik. Zuerst sieht sie die Mama. Etwas blass und müde liegt sie im weißen Krankenhausbett, an dem ein Schild mit ihrem Namen hängt. Aber Oma hatte wohl recht. Mamas Augen strahlen und sie sieht glücklich aus. Mama gibt Conny einen Kuss. Nun entdeckt Conny auch das Baby. Zuerst ist sie sprachlos. Aber dann... Na, schau ihn dir ruhig an. Komm her. Ist das klein. Sieht ganz anders aus als die anderen Babys. Wie eine Puppe. Und diese Haarfusseln. Hellbraun, wie beim Papa. Auch so wenig. No. Ein paar mehr Haare habe ich schon noch. Darf ich ihn mal anfassen? Ja, natürlich. Keine Angst. Du musst zwar vorsichtig sein, aber er zerbricht nicht. Conny berührt mit einem Finger vorsichtig das Fäustchen. Mit geschlossenen Augen packt der kleine Bruder sofort zu und hält den Finger fest. Conny hat ihn gleich lieb. Mama und das Baby bleiben noch ein paar Tage im Krankenhaus. Zur Beobachtung, heißt es. Und damit sie wieder zu Kräften kommen. So eine Geburt ist nämlich auch für das Baby ganz schön anstrengend. Conny und Papa besuchen die beiden jeden Tag. Conny sieht, wie das Baby an Mamas Brust trinkt. Schmeckt das denn? Dem Baby schmeckt es ganz ausgezeichnet. Aber vor allem ist die Muttermilch viel gesünder als andere Milch. Sie enthält alles, was ein Baby braucht. Und sie schützt es auch vor Krankheiten. Darf ich mal probieren? Ja, ja, probier ruhig. Conny probiert ein paar Tropfen von der Muttermilch. Schmeckt süß. Aber richtige Milch mag ich doch lieber. Conny erlebt noch mehr in der Klinik. Die Krankenschwester kommt herein und Conny sieht, wie ihr Bruder auf einer kleinen, aber ganz genauen Waage gewogen und anschließend gewickelt wird. Natürlich darf sie ihn auch einmal auf den Arm nehmen. Aber er ist zu unruhig und scheint auch gleich wieder zur Mama zurückzuwollen. Und Mama ist auch nicht allein. Im Zimmer liegen noch zwei Frauen, die auch kleine Babys bei sich haben. Die eine hat sogar Zwillinge bekommen. Conny denkt, also ein kleines Baby zu haben ist ja schon toll. Aber gleich zwei auf einmal? Dann müsste Mama mir einen abgeben. Zu Hause übt Conny mit ihrer Babypuppe. Sie will Mama ja helfen können, wenn sie wieder da ist. Schließlich hat Mama das bei Conny selbst alles schon einmal machen müssen. Und Papa muss auch mit Wickeln üben. Sie haben richtig viel Spaß dabei. Ja, gut so. Nein, so doch nicht. Andersherum. Na und wie du ihn anfasst, Papa, das musst du aber auch noch üben. Da hast du recht. Schließlich kommen Mama und das Baby nach Hause. Das Baby putzt munter und Mama wieder ohne dicken Bauch. Conny freut sich, dass sie nun endlich eine richtige große Schwester ist. Sie hilft beim Baden und beim Eincremen mit Babylotion und ein bisschen beim Anziehen. Aber das Wickeln müssen Mama oder auch Papa alleine machen. Wisst ihr, ich hab meinen kleinen Bruder ja so richtig lieb. Aber der strampelt einfach viel mehr herum als die Babypuppe. Trotzdem ist Conny ihrer Mutter eine große Hilfe, wie sie immer betont. Nicht nur, dass Conny freiwillig ihr Zimmer mit dem Baby teilt und nachts oft als Erste auf den Beinen ist, wenn das Brüderchen mal unruhig ist. Die Mama braucht überhaupt noch ein paar Wochen, bis sie wieder richtig bei Kräften ist. Das ist schon ganz toll, Conny, wenn du mir beim Einkaufen und im Haushalt hilfst. Und dass du dich um deinen kleinen Bruder kümmerst, wenn ich einfach mal eine Weile meine Ruhe haben muss. Och, das mache ich doch gern, Mama. In Wirklichkeit freut sich Conny riesig über dieses Lob. Es macht ihr schon viel Spaß, mit dem Bruder zu spielen und ihn zu füttern. Und richtig stolz ist sie, wenn sie ihn im neuen Kinderwagen durch die Gegend schiebt und alle Nachbarinnen neugierig in den Wagen schauen. Aber vor allem hat sie ihre Mama und ihren neuen Bruder ganz, ganz doll lieb. Auch dann, wenn er manchmal überhaupt nicht aufhört zu schreien. Und das ist doch das Wichtigste. Jetzt ist mein Bruder schon viel größer. Und ich brauche Mama auch nicht mehr so viel zu helfen. Aber ich habe ihn immer noch lieb. Naja, meistens jedenfalls. Aber vorher, alleine oder mit Mama und Papa, da ist auch immer viel passiert. Zum Beispiel, als ich zum ersten Mal geflogen bin, in einem richtigen großen Flugzeug. Ich war sogar vorn beim Piloten im Cockpit heißt das, glaube ich. Und ich habe auch schon mal im Krankenhaus gelegen. Ja, mit einem gebrochenen Bein, ehrlich. Aber das sind ganz andere Geschichten. Wer sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im Haar?